Hallo und herzlich willkommen zu Folge 11 von Nachos und Popcorn, dem Podcast für Filme, Serien und Dokus und Kino und all das, was so darum drumherum dazugehört. Heute sind wir mal zu viert. Wir haben natürlich wie immer dabei die gute Laura, der Jürgen ist Hallo. dabei und der gute Dennis ist wieder mit am Start. Hallo, ihr drei. Hallo Tim. Hallo. Hallo. Geht ja schon mal wieder gut los hier. Ja, eine etwas längere Pause haben wir gehabt und die haben wir genutzt, um uns ganz viel mit Filmen auseinanderzusetzen, ins Kino zu gehen, Serien anzufangen, abzuschließen, weiterzugucken und all das, was so dazugehört. Und ja, wir haben so mehrere Themen auf Lager, über die wir gerne reden möchten. Und ich weiß nicht, ich fange am besten gleich mal an, Dennis zu fragen, was Dennis denn so zuletzt gesehen hat und darüber gerne reden möchte. Ja, also ich habe die letzte Zeit, also neben dem leichten Wiederholungsgucken von zum Beispiel Blacklist oder Big Bang Theory oder so, habe ich sehr viel Man in the High Castle geguckt, weil da hatte ich die erste Staffel damals bei Feinden schon gesehen, jetzt die zweite Staffel mir angeguckt, aber nicht ohne vorher die erste nochmal gesehen zu haben, um die ganzen Zusammenhänge dann auch zu verstehen. Ich bin da immer so ein Richtig bisschen so. schlecht im Gedächtnis. Und ich habe die Expanse gesehen, die ihr ja schon besprochen habt, auch in diesem wunderbaren Podcast. Und ja, das war so grob mein Programm der letzten Tage, Schrägstrich Wochen. Ja, Jürgen? Man in the High Castle hat mir auch schon mal ganz kurz angerissen. Ich glaube, ich habe es immer mal kurz erwähnt, dass ich das so angefangen habe zu gucken und nach, ich glaube, 5 Folgen oder so aufgehört hatte, weil es mich nicht so hat mitreißen können, obwohl ich die Prämisse sehr interessant finde. Bin aber jetzt, nachdem ich das ganz viel gehört habe nebenbei, so, ja, zweite Staffel ist mir viel besser und die Serie wird auch viel besser nach 4, 5 Folgen. Man sollte es unbedingt weitergucken. Habe ich es noch nicht getan, aber ich werde sie jetzt auch noch mal eine zweite Chance geben. Also ich fand halt teilweise, dass das, was sie so in den ersten Folgen erzählen, fand ich wahnsinnig langsam erzählt. Und mein Eindruck war, dass man quasi auch das, was da irgendwie in 5 Folgen erzählt wurde, auch hätte irgendwie in 3,5 Folgen erzählen können. Und da hat mich ganz ja dieser komische Weichzeichner-Look hat mich ein bisschen gestört. Ja, alles ist irgendwie so furchtbar bedeutungsschwanger und es wird ständig ja, geflüstert und ich weiß halt nicht, so ein paar Charaktere haben mich genervt. Aber ich werde es ja wahrscheinlich nochmal eine zweite Chance geben. Laura. Ja, was die Zuhörer nämlich nicht sehen können, dass ich gerade wild mit dem Kopf geschüttelt habe und es fehlte eigentlich nur, dass ich dauerhaft so ein Daumen-Runter-Zeichen gemacht habe oder den Ancelotti oder so. Das hätte jetzt noch gefehlt. Ich war genau wie du, mein Sohn Tim. Ja, Mama Und dann Laura, die du sah ich jünger bist das als Licht. ich. Und dann sah ich das Licht. Dennis hat mich völlig zu Recht dazu gebracht, mit der zweiten Staffel anzufangen. Ich hatte nämlich ungefähr genau bis zu dem Punkt gesehen, den du auch gesehen hattest. Ich weiß noch, dass wir darüber auch hier gesprochen haben und wir beide so, voll blöd. Ungefähr so reagierten und der arme Jürgen sagte, aber eigentlich ist die gar nicht so schlecht, die Serie. Ich weiß jetzt auch, dass die gar nicht so schlecht ist, die Serie. Man muss nur tatsächlich ein bisschen durchhalten. Die ersten 4, 5 Folgen schaffen. Danach, wenn man alles gesehen hat, guckt man sich diese ersten 4, 5 Folgen sehr gerne nochmal an und sieht erstmal, wie dicht die sind, aufgrund Okay. dessen, was danach alles kommt. Die Frage ist, wollen wir darüber jetzt reden oder sollen wir ein bisschen Gedöns weitermachen, wer was gesehen hat? Wir können auch einfach mal ein bisschen über High Castle reden, wenn ihr wollt. Also Jürgen kann ja mitsprechen. Und dann, ne, der hat sie ja auch gesehen. Oder, Jürgen? Ja, ich habe sie auch gesehen. Auch die zweite Staffel schon? Ja, selbstverständlich. Auch die zweite Staffel schon. Ja, gerne schön. Also überzeugt mich davon, weswegen Man in High Castle, deswegen unbedingt weitergucken sollte, weswegen die Serie toll ist und die ersten 4 bis 5 Folgen ein Trugschluss waren, was meine persönlichen Empfindungen anging. Ja, also ich bin ja in der Perspektive, dass ich schon mal jemanden überredet habe, das dann doch Ja, noch du kannst es also anzufangen. ganz gut, ja. Amen, mein Bruder. Insofern Überzeugt. kann ich das Überzeugt. vielleicht ganz gut. Vielleicht, Vielleicht, aber in dem Fall tatsächlich mal ohne vielleicht allzu sehr zu spoilern, wenn es geht. ja, na klar. Also was wir haben in den ersten 4, 5 Folgen, und da würde ich jetzt mal Inhaltliches auch bei belassen, damit wir eben nicht unnötig spoilern an der Stelle. haben wir so ein, ja, ich glaube, auch so ein bisschen schleppend angehendes Hin und Her. Also Laura hat schon recht, wenn man sich dann nochmal anguckt, ist da schon durchaus Handlung drin. Und gerade mit dem Blick auf später werden da schon so viele Fäden ausgelegt, die dann später sehr gut weitergesponnen werden. Aber das muss man natürlich dann später erstmal auch so wahrnehmen. Erstmal werden ganz, ganz viele, Abzweigungen der Story gelegt, es werden ganz, ganz viele Personen vorgestellt, von denen mich, muss ich ganz ehrlich sagen, da auch am Anfang nur so die Hälfte ungefähr wirklich interessiert hat. Manche fand ich relativ übertrieben, manche fand ich jetzt auch gar nicht so interessant, bis hin zu ein bisschen nervig. Und es ist eben gerade am Anfang sehr davon geprägt, dass einzelne Figuren sich sehr relativ unbeholfen in dieser erdachten Welt, in der ja die Nazis und die Japaner den Krieg gewonnen haben, voranbewegen und genauso orientierungslos, wie man vielleicht selber von der Wahrnehmung her in der Welt erstmal ist, genauso orientierungslos kommt einem auch der ein oder andere Charakter vor. Und das trägt nicht unbedingt dazu bei, dass man jetzt so eine stringent verlaufende, spannende Handlung wahrnimmt. Die Serie wird dann aber stark im weiteren Verlauf, wenn eben diese ganzen angefangenen Storylines dann irgendwann so zusammengeführt und verknüpft werden, dass das alles plötzlich Sinn ergibt. Und ich muss sagen, ich hatte einfach nur, weil die zweite Staffel mich nochmal sehr begeistert hat, da Laura gesagt, na, fang vielleicht mit der zweiten Staffel mal an, guck dir das mal an, weil da geht's mit einem ganz anderen Tempo gleich los und ich erzähle dir mal, was in der ersten Staffel alles noch so passiert ist. Und das war ein ganz guter Einstieg und Laura sagte auch direkt, Riesenunterschied, Start zweite Staffel gegenüber Start erste Staffel. Und deswegen, also selbst wenn man mit den ersten Folgen nicht viel anfangen kann, und es ist natürlich immer blöd zu sagen, na, die halbe Staffel musste erstmal so überstehen, dann wird die zweite Hälfte plötzlich gut. Das ist eigentlich kein so gutes Zeugnis für eine Serie. Ja. Aber in dem Fall trifft es halt wirklich zu. Und wenn man sich da wirklich ein bisschen ersparen will, kann man sich vielleicht wirklich erstmal die Inhaltsangaben der ersten Folgen durchlesen, dann wirklich später einsteigen, wo es richtig mit Ramazamba losgeht und dann bei Interesse die ersten nochmal so nachgucken, weil ich muss zustimmen, weil die ersten Folgen sind ein bisschen zäh und leben eher davon, dass man diesen ganz anderen Gedankenansatz, diese geschichtliche Utopie da vorgestellt bekommt. So ein bisschen das Person of Interest Problem, wo auch ich ganz viele Fans von kenne, von dieser Serie. Und eigentlich sagen alle, die erste Staffel muss einfach durch, die ganze erste Staffel muss man durchstehen und dann wird sie richtig gut. Und ich war nach drei Folgen First of Interest, war ich wahnsinnig genervt und hatte keine Lust weiterzugucken, wo ich auch da denke, das ist ein spannender Ansatz. Aber ich habe dann keine Lust, noch 10 Folgen, eine Stunde oder was immer, wie lange die auch immer sind, die Folgen, anzugucken, mich da wieder durchzuquälen, nur um dann genügend Hintergrund zu haben, um dann die Serie komplett gut genießen zu können und dann wieder auch noch spannend unterhalten zu werden. Ist ein bisschen schwierig, sowas. Ich muss sagen, dass es bei Man in the High Castle für mich so funktioniert, dass mich diese neue Realität, diese Dystopie am meisten interessiert. Mich interessiert es ehrlich gesagt nicht einmal, und da können wir jetzt genau auf deinem Stand auch reden, Tim, das ist kein Problem, dieser Film, der da auftaucht, ja, über die Welt, wie sie eigentlich ist, wie wir sie kennen. Das ist ein Mysterium, das mich ehrlich gesagt in dieser Dystopie gar nicht so interessiert. Mir geht's darum, was wäre wenn zu fragen. Wir sehen da, glaube ich, beginnenden 60er, oder? Ist das? Setzt es eine 61, 62, ja, sowas? Ja. Das ist eigentlich das, was mich am diese verschiedenen Lebensmodelle, nicht nur wie plötzlich die natürlich Ostküste Nazireich dargestellt wird, wie werden Amerikaner zu funktionierenden Nazis, genauso die Westküste dann als neue Japan, Entschuldigung, die San Francisco einmal den Blick runter in die Bucht, komplett eine japanische Fassade, das sind Bilder, die mich halt in dem Sinne kriegen, als Geschichte, als Idee. Ich muss sagen, dass also generell die Macher der Serie versuchen, eine Serie zu schaffen, eine Storyline zu schaffen, basierend auf dem gleichnamigen Buch, das die Moralvorstellung des Zuschauers fordert. das ist ein schwieriges Unterfangen, wie ich finde. Weil ich persönlich so erzogen wurde, dass es wir hier ein ganz klares Gut und Böse haben. Wir wissen haargenau, dass wir uns moralisch immer gegen die Nazis stellen müssen. Ich brauche es nicht, dass plötzlich der Obergruppenführer eine so, ach, nette Familiengeschichte bekommt, dass man ihn dann plötzlich gut findet irgendwie. Das ist eigentlich so eine Frage, die mich durch die ersten zwei Staffeln völlig begleitet hat. Wieso macht ihr das und wie gut ist das, wenn man das macht? Welches Publikum sieht das und was passiert, wenn man sich nicht so gut mit dem Dritten Reich auskennt, dass man eben die Grundvoraussetzung für diese moralische Frage nicht hat? Und deswegen finde ich das auch ein bisschen ein gewagtes Experiment, diese Serie. Jürgen? Ja, also es ist eben tatsächlich ein bisschen moralisch halt fragwürdig. Also wie du schon sagst, die spielen ja durchaus damit. Wobei es zum Beispiel mir nie so gegangen ist, dass ich diesen Obergruppenführer, geschweige denn seine Familie, wirklich sympathisch fand, ehrlich gesagt. Oh, und die Kinder? Auch nicht. Also wahrscheinlich, weil sie einfach Nazis sind. Okay. Dieser vierjährige Nazi da. Ja, also der ja jetzt nicht, ne? Der taucht ja aber auch, also der spielt ja keine tragende Rolle, aber der Sohn, der dann schon ein bisschen erwachsener ist, wenn der dann in seiner Nazi-Uniform am Frühstückstisch sitzt, dann ist das schon mehr als verstörend und reicht aus, um ihn nicht sympathisch zu finden, sage ich jetzt mal so. Aber ich weiß, was du meinst, und insofern ist das das, was die als Stilmittel versuchen, um eben, ja, wie soll ich sagen, diesen Zwiespalt sozusagen zu erzeugen, ne? Also zwischen dem, was du kennst und wie du dich sozusagen in der heutigen Welt damit auseinandersetzt, und dass du plötzlich da siehst, dass eine Familie eben nach dem Familienbild, das die Nazis ja haben oder hatten, dann funktionieren. Ja? Muss. Ja? Muss. Ich glaube, genau. Was folgt. kurzer Gehirnaussetzer. Ich kenne das Problem. Ja. Und insofern ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, weil Tim möchte ja vielleicht noch gucken. Insofern kann ich dir da tatsächlich so zustimmen. Und auch für mich war tatsächlich dieser dystopische Ansatz, also eben wie funktioniert sozusagen ein deutsches Reich, das sozusagen weltweit funktioniert, wie ist das vorzustellen? Und das ist eben irgendwie gruselig und reizvoll zugleich, sage ich jetzt mal so, diese Bilder zu sehen. Ja. Das ist die freudsche Angstlust. Dieses, wenn du das sagst. Ich möchte mich gruseln. Ich möchte diesen Schauder haben. Genau. Und den Schauder behält es auch, um Himmels Willen. Das wollte ich jetzt nicht sagen. Es ist jetzt nicht so, dass man Blumenketten flechtet und sagt, toll, diese Nazis, Mann, dieser Obergruppenführer, klasse. Das passiert nicht. Nur, sie haben es extra und sie benennen es auch so, dass sie es drauf anlegen, dass man eben mal dasteht als Zuschauer. Das merkt man. Selbst in der Story wird es ja dann auch noch so weitergeführt, ohne jetzt spoilern zu wollen. Nur für mich ist es eben eine schwierige Frage, inwieweit eine Grundaufklärung darüber, was wirklich passiert ist in den Kriegsjahren, die wir kennen, weil es auch fast alles oder die Großen, die auftreten, sind ja auch die geschichtlichen Personen, die ein Himmler wird auftauchen und so weiter und so fort. Dennis hatte da mal einen guten Vorschlag, wie man das lösen kann, dass eine Grundaufklärung gegeben wird, ohne dass man diesen neuen Ansatz verliert mit den Rückblenden. Ja, ich musste auch mal einen Brief an die schreiben. Ich mach das mal. Genau. Die sind bestimmt immer um gute Ideen dankbar. nein, also ich hatte einfach so als Idee, und das liegt ja auch relativ auf der Hand, dass man vielleicht, wenn da wirklich geschichtliche Personen eingeführt werden, und da haben wir wirklich eine Reihe von, die da noch kommen, Dann wäre es meinem Empfinden nachher eine gute Sache gewesen, in einer kurzen Rückblende vielleicht mal kurz darzustellen, was haben die damals in der Geschichte, die wir kennen, verbrochen, und damit man einordnen kann, was das für Typen sind. Weil ohne jetzt zu sagen, wer und in welchem Zusammenhang und wie, aber es gibt halt Leute, die kommen da etwas so nette onkelhaft rüber, die aber ordentlich Dreck am Stecken hatten. Und jemand, der, und ich glaube, das hat Laura auch gerade andeuten wollen, schon jemand, der sich geschichtlich da jetzt nicht so doll auskennt, ja, und die dann nur in diesem Kontext kennenlernt, könnte etwas verwirrt sein, warum die denn alle so blöd fanden. Weil die eigentlich da so relativ normal agieren als Seriencharaktere. Insofern, das ist vielleicht was, wo man sagt, wenn man eine gewisse Verantwortung sieht, ein breites Publikum abzuholen und dem auch darzustellen, was zeigen wir euch hier eigentlich gerade, dann wären die ein oder andere geschichtliche Aufklärung, ohne jetzt langweiligen Unterricht draus zu machen, vielleicht noch nötig gewesen. Da reichen ja kleine Momente. Das ist, das sind wenige Momente, die reichen, um zu zeigen, welche Aufgabe wer wann übernommen hat. Und man muss das nicht wie Lost machen, wo jeder eine Folge bekommt irgendwie mit Rückblenden. Das würde viel zu weit führen, aber sie schaffen es auch innerhalb der Serie. Es kommen ja Rückblenden, die einen ziemlich schnell innerhalb von einer Minute, die eine, die ich jetzt nicht weiter benenne, die Rückblende, holt einen ja auch innerhalb von einer Minute komplett rein, wo wer war, zu welcher Zeit. Das ist, ja, also ich finde halt auch, das ist ein Leitmotiv, ist das Verdrängen und das Vergessen. Das hört man auch bei den Nazis raus, das ist ein Gesprächsthema. Nur kann man nicht verdrängen und vergessen, wenn man es als Zuschauer nicht unbedingt gelernt hat und kann es deswegen völlig missinterpretieren. Und deswegen, ja, das ist eine Schwäche, die ich aber gerne weiter beobachte, weil ich ja überhaupt keine Beweise dafür habe, dass das ein großes Manko ist. Es ist nur so ein Bauchgefühl, was ich dabei habe. Habt ihr oder kennt ihr von Robert Harris Fatherland, also Vaterland, den Roman? Da gibt es auch eine Verfilmung zu. Nee. Habe ich tatsächlich mal gesehen, aber es ist schon ein bisschen her, dass ich zumindest nicht mehr an Details mich erinnern kann. Aber als ich jetzt diese Serie bei Amazon wahrnahm, das erste Mal, musste ich halt sofort an den Film denken. Ja, also der Roman geht halt auch davon aus, dass die Nazis den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben. Und dass in Deutschland, Berlin halt auch nach den Plänen von Albert Speer, ne, dieses Germania quasi so gebaut wurde. Und das spielt, glaube ich, auch in den 60er Jahren. Ich würde mal vermuten, dass sich Robert Harris ja schon hat beeinflussen lassen von Philip K. Dick, denn der, von dem ja Man in High Castle die Vorlage ist. Denn Fatherland ist, ich habe kurz nachgeguckt, ist von 1992. Also durchaus auch 10 Jahre nach Philip K. Dicks Tod entstanden. Macht auch ein paar Sachen anders. Das spielt halt in Deutschland, in Berlin, und es geht halt auch um einen, ich weiß gar nicht, welche Rolle der Protagonist grundsätzlich hat. Ich glaube, der ist auch irgendwie in der Gestapo oder irgendwie sowas. Und ja, Rutger Hauer spielt auch so ein SS-Hauptmann oder irgendwie sowas. Ja, irgendwie sowas. Der spielt den Protagonisten halt in der Verfilmung, Rutger Hauer. Und der wird halt immer darin reingezogen, in vermeintliche Verschwörer, die halt behaupten, es hätte Kriegsverbrechen gegeben und so weiter und so fort. Es gibt einen Mord, ist ein Toter gefunden, und der hat dann Connections zur Wannsee-Konferenz. Und so findet dann halt der Protagonist also nach und nach hier raus, was halt vertuscht wurde, was halt tatsächlich passiert ist im Zweiten Weltkrieg. Was halt auch Verschleppung, Vergasung und also was halt angeht. So, das kurz in der Nutshell zusammenzufassen. Und das sind ja Elemente, die könnt ihr Man High Castle ohne Probleme auch aufgreifen, wenn es denn wollte, wenn es denn das tut. Ich kenne halt da, wie gesagt, die Romanvorlage nicht, ich weiß halt nicht, inwiefern das alles irgendwie irgendwo eine Rolle spielt oder ob sich die Vorlage grundsätzlich einfach auf die USA und wie es in den USA halt aussieht, konzentriert und das, ob da Deutschland dann einfach nur eine untergeordnete Rolle hat. In der Serie, wenn ich soweit sagen kann, ist es halt so, dass dass es wahnsinnig tolle Bilder aus dem dann kreierten Berlin gibt, die fürchterlich gruselig sind, weil das so mein Arbeitsweg ist und Dennis' Arbeitsweg. Und dann geht die Kamera an der Siegessäule entlang und so eine Magnetbahn schwebt dann über der Straße, weil Man in the High Castle ja davon ausgeht, dass mit der gleichen Effizienz wie damals Technologien auch an den Start gebracht wurden, dass dann eben auch in den 15 Jahren danach weiter passiert ist. Das sind Dinge, die ich tatsächlich sehr, sehr spannend und sehr, sehr cool fand. Ja. Also, dass die einfach gesagt wird, die Entwicklung ist grundsätzlich die gleiche, die geopolitische Lage ist halt eine andere. Ja, genau, und dass halt mit Raketenantrieb geflogen wird. Ja. Und weswegen man in 2 Stunden von New York nach Berlin fliegen kann und so. Ne? Das ist, da haben sie es schon gut weitergedacht und das ist auch nur im Vergleich jetzt zu dem, was du gerade nochmal gesagt hast, die für die gibt es keine Überraschung, es gab Kriegsverbrechen, das ist denen allen bewusst. Das war halt das Necessary Evil, was die machen mussten, um zu gewinnen. So wird halt damit umgegangen. Und das ist so, es wird dann irgendwie versucht, sich zu rechtfertigen, dass die Amerikaner ja auch schon, wie war das, Massenmorde? Wie war das denn mit den Indianern? Ach, es wird halt gesagt, dass das erste Volk, was in Gänze ausgerottet wurde, ja schon von den Amerikanern die Indianer waren und es deswegen halt nur in der Logik ist, dass es dann eben auch so weitergeht mit den Nazis. Es ist erschreckend, wie viel Rechtfertigung sie finden und wie plausibel einem manche Denkweisen dann auch in deren System vorkommen. Aber gleichzeitig glaube ich, dass wir immer noch einen ganz anderen Blick auf die Serie haben als jetzt vielleicht ein Amerikaner. Davon kann man eigentlich ausgehen, einfach weil wir eine ganz andere politische Erziehung haben. Das politische System und das Verständnis von Politik ist auch ein ganz anderes in Deutschland. Oder meine ich auch in Europa. Und natürlich ist irgendwie als betroffene Nation ein ganz anderer Umgang mit Nationalsozialismus und Faschismus und deren Auswirkungen. Genau. Ich habe in dem Zusammenhang heute einen Film gesehen, der heißt Der Außenseiter. Hat jetzt nicht wirklich was direkt mit Nazis zu tun. Fand ich insofern aber jetzt, wenn wir gerade darüber reden, interessant. Er spielt in den 50er Jahren, würde ich sagen, in den USA auf so einer Elite, Highschool, glaube ich, soll es sein. Also wo eigentlich nur besser Kids hinkommen, also aus besseren Familien. Und da wird aber einer hin sozusagen versetzt durch ein Stipendium, das er erhält, weil er sehr gut Football spielen kann. Gespielt von Brendan Fraser, unter anderem auch besetzt mit Matt Damon, Ben Affleck, und so weiter. Guck mal nach. Und da geht es eben darum, dass er halt Jude ist und eigentlich nicht auf diese Schule darf, sozusagen, weil da sozusagen ziemlich offen auch antisemitisch gegen Juden gehetzt wird. Und er erträgt das aber alles. Ich will das jetzt auch gar nicht weiter fortführen. Ich finde das jetzt nur in dem Zusammenhang interessant, dass es auch in dem Geschichtsverlauf, den wir kennen, in den USA in den 50er Jahren, einen offenen Antisemitismus gab. Schon viel früher. Also ja, aber deswegen sagt, ist es vielleicht letztlich am Ende gar nicht so abwegig, dass das in Anführungszeichen so gut funktioniert mit Nazis in den USA, sage ich jetzt mal so. Ja? Also wenn wir jetzt wieder uns in das Universum von Man in High Castle begeben, ist das da vielleicht sogar möglicherweise, also ist natürlich jetzt die Hypothese, relativ gut aufgenommen worden von bestimmten Leuten sozusagen. Und insofern ist das vielleicht gar nicht so abwegig, dieses Szenario, sage ich jetzt mal so. Ja, so generell, also Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit, all das sind natürlich auch keine unbekannten Themen in den USA, die hat es da ja auch immer gegeben. Also es gibt also gerade auch in den 1920er bis in die 30er Jahre hinein. Es gab auch US-Ableger der NSDAP zum Beispiel, die ja große Reden geschwungen haben, auch ihr Publikum gefunden haben. Ich habe gerade auch, das greift so ein bisschen dieses Thema mit hinein, vor kurzem gesehen, der 13. In Dokumentation auf Netflix ist sie halten, die ist auch für einen Academy Award nominiert, Ich glaube, die hat einen Golden Globe auch gewonnen, bin nicht ganz so sicher. Da geht es darum, über die hohe Anzahl an Gefängnisinsassen in den USA, also so primär, natürlich ein ganz Großteil davon sind halt Afroamerikaner, und da rollt auch so ein bisschen so die Geschichte der Afroamerikaner in den USA auf und wie man mit denen umgegangen ist, wie Politik um die herum gemacht wurde, alles was wie so Law and Order Politik angeht, letztendlich immer auf die sozial Schwachen und dementsprechend auch immer auf die Schwarzen halt irgendwie abgezielt hat, wenn man so möchte. Sehr, sehr interessante Dokumentation. Und wenn man sich gerade die gegenwärtige Lage in den USA anguckt, da ist eine nicht geringe Anzahl Menschen haben halt Donald Trump gewählt und finden es toll, was er macht. Auch wenn er natürlich innerhalb der eigenen Reihen auch Gegenwind hat, auch massiven Gegenwind hat. Man muss sich nur anschauen, was John McCain so von sich gibt. Oder auch andere Republikaner, die sich da ganz klar auch gegen Trump positionieren, aber nichtsdestotrotz natürlich, das ist einfach ein grundsätzliches gesellschaftliches Phänomen, Fremdenhass, das hast du halt überall und natürlich auch in den USA. Und sei es nur, ob es Afrikaner sind, die dann Opfer sind, ob es Juden sind, die da Opfer sind, ob es Homosexuelle sind oder ob es halt ganz andere Menschen sind, die halt irgendwie nicht irgendwie rein weiß sind. Ja, also gut, nur noch ergänzend dazu, also dieser Film oder dieses Szenario von dem Film, den ich jetzt meine, spielt halt in Neuengland, also im Nordwesten, ja. Nordosten der USA, und jetzt nicht irgendwie im Hinterland, sondern relativ, also gut gebildete Leute aus der Ecke, sag ich mal, um Boston rum oder so, würde ich jetzt mal tippen. Und das ist dann schon, sagen wir mal, bemerkenswerter, oder zumindest für mich war es das in dem Moment, dass das damals so offen in der Gesellschaft vertreten wurde, sozusagen. Dennis wollte etwas sagen. Eigentlich ist dem schon gar nichts mehr hinzuzufügen, aber ich habe, wenn ich mal mit einem fremden Medium kommen darf, ich habe ein Buch gelesen, und zwar von Fitzgerald, Die Schönen und die Verdammten, und da kommen wirklich auch Szenen vor, wo so nonchalant, das ist in den 20ern geschrieben, über die Juden geschimpft wird, dass es einem da auch teilweise ein bisschen kalt den Rücken runterläuft. Und Fitzgerald war jetzt auch kein Idiot und auch kein bekennender Judenhasser, aber das war einfach Gesellschaftsjargon damals. Ja. Und es war für mich ein weiterer Beleg dafür, dass es auch da diese Strömungen gab. Natürlich bei weitem nicht so ausgeprägt und bei weitem nicht so fürchterlich wie bei uns. Das darf man überhaupt nicht miteinander vergleichen, aber... Danke, das wollte ich nur an irgendeiner Stelle hören. Aber so die Grundanlage, die muss man schon sagen, die gab es auch da. Und auch, ich lese jetzt gerade von Fallada, Kleiner Mann, was nun, auch da ist so dieses... Also da wird damit noch unbefangener, sage ich jetzt mal, umgegangen, auch mal auf den Juden zu schimpfen. Aber jetzt genug mit Büchern. Du liest. Ja, eigentlich. Ich weiß. Ich vertue meine Zeit zu viel mit Büchern und schaue zu wenig Serien. Herrlich. Man in the High Castle. Hat noch jemand etwas da hinzuzufügen? Sonst würde ich mal komplett krass das Genre wechseln. Mach ruhig. Mach mal. Ja, also ich will eine kleine Sache noch anfügen zu Man in the High Castle. Ich finde das, als jemand, der auch Geschichte studiert hat, finde ich das echt einfach unheimlich gut optisch und inhaltlich umgesetzt. Das wollte ich hier nochmal loswerden. Sehr gerne. Deswegen laden wir uns ja die Experten ein. Ja, eben. Ja, so die sogenannten. Denn es sitzt auch gerade, das könnt ihr auch nicht sehen, liebe Zuhörer, er sitzt vor all seinen Büchern gerade. Er lässt es uns spüren. Genau, danke. Jetzt rückt er so noch in die Kamera. Da. Alle Studienwerke. Da ist aber alle von ihm selbst geschrieben. Genau, alle selbst veröffentlicht. Ich bleibe bei der Geschichte. Ich habe etwas getan, worauf ich nicht stolz bin. Nee, erzähl das jetzt nicht, Laura. Pass hier nicht hin. Vertrau mir einfach. Ich habe Victoria gesehen. Ach so, das. Das, kein Problem. Ich habe Victoria gesehen. Victoria hat ein großes Problem. Jenna Coleman spielt die Hauptrolle. Aus der Nummer kommen wir alle nicht raus. Sie ist als Clara immer die ewig, vielleicht mag ich sie irgendwann, Begleiterin gewesen. Und Tim ist da bei mir, ne? Wir sind beide nie mit ihr warm geworden. Nee, sie war einfach viel zu lang dabei. Also sie hat den Companion von bei Doctor Who gespielt, den letzten. Um das auch noch kurz aufzuklären. Ja. Wir müssen aber inzwischen erwarten können, dass unsere Zuhörer Who gucken und glücklich werden, oder? Eigentlich schon. Für die armen Seelen unter uns Zuhörern, die es nicht wissen, wollte ich es einfach mal eingeflochten haben. Gut, völlig richtig. Jenna Coleman spielt also Queen Victoria. Eine der spannendsten Persönlichkeiten, die die englische Monarchie jemals hervorgebracht hat. Dass jetzt erst ein solches Format oder dass Queen Elizabeth II. Vor Victoria in Serie gefasst wurde, ist eigentlich schon monströs. Aber sie haben es dann im Windschatten von The Crown versucht. Und mehr als ein Versuch ist es leider auch nicht geworden. Ich kränkelte etwas und habe es mir 5 Folgen lang angetan. Und da ist dann auch wirklich schon genug gewesen bei mir. Ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal, ich hoffe nicht so schnell, wieder kränkeln werde, dann steht es auf so einer Kränkelnliste. Aber gefühlsmäßig eine ganz schwierige Sache für mich persönlich. Als Begleiterin konnte ich Jenna Coleman nie so ganz leiden. Und der Obergruppenführer spielt ihren ersten Premier. Völlig Rufus Swell, ne? Ja, wir wissen alle nicht, wie der ausgesprochen wird. Wir sagen Herr Obergruppenführer. Okay. Herr Obergruppenführer spielt also Lord Melbourne, den ersten Premier von Queen Victoria, der absolut Mentor für die damals 18-jährige neue Königin war. Nur aus der Hüfte schießen die da eine Liebesgeschichte zwischen den beiden, die nicht passiert oder doch passiert. Von Folge zu Folge geht es nur darum, dass beide verschmitzt sich in irgendwelchen Ecken trollen und sich Blicke zuwerfen, bei denen man nie weiß, ist es jetzt schon eklig oder wird das noch was oder warum macht ihr das? Und man hört plötzlich so Sachen wie ein Aufstand in Wales und man denkt sich, cool, jetzt passiert was. Aber nein, vorher wird sich noch ein Blick zugeworfen. Und das funktioniert auf ganz vielen Ebenen nicht. Und wie heißt da Jonathan Rhys? Helft mir mal. Schauspieler, Junger. Ja. Hat Ben Tudors, glaube ich, mitgespielt, ne? Myers heißt da, glaube ich, noch weiter, meine ich. Ja, das kann alles sein. Rhys Myers, ja. John. Ja, Dennis John, liegt John, auf. Irgendwie so. Ja, der hat bei den Tudors doch einen dieser Könige gespielt. Ich habe das auch nie gesehen. Okay, der spielt jedenfalls uns Albert, ne? Unseren Hannoveraner Hengst, Prinz Albert. Ja. Yeah. Und auch das wird innerhalb der ersten 3 Folgen schon klar gemacht, okay, Albert wird ein ewiges Hin und Her und ein über Jahre entscheiden, wie es in der Realität meines Wissens nach war, wird auch nicht dargestellt. Und es wird einfach alles völlig übers Knie gebrochen. Die junge Königin wird dargestellt, als wäre sie absolut Sklavin ihrer Libido, die sich von... liebe ich Lord Melbourne oder ist es vielleicht doch Prinz Albert, der mein Herz gewinnt, schmeißt sie sich durch die Seele, tanzt mit irgendwelchen Russen wild rum und man denkt sich, nee, das ist alles nicht schön. Bitte lasst es. Und ich glaube, das ist eine Serie, die ich bei Folge 5 aufgehört habe, die ich im Gegensatz zu Man in the High Castle nicht weitergucken werde. Victoria. Liebe Zuhörer, falls ihr das gesehen habt und ich auch hier auf Folge 6 warten muss, dann wird die Serie gut. Könnt ihr mir ja nochmal ein Zeichen geben. Ansonsten völlig vertane BBC-Gelder. Punkt. Da spricht viel Abneigung gegen Clara aus dieser Kritik. Ja. Wage ich mal zu mutmaßen. Nein, die sie passt für mich in die Rolle der vorwitzigen jungen Königin, die viel wagen muss, um in dem Rahmen auftreten zu können. Aber sie hat nicht dieses Matronenhafte, was selbst die junge Victoria schon hatte. Die ist in den Saal gekommen, hat aufgestampft und alle waren ruhig. Und dafür ist Jenna Coleman einfach nicht die Schauspielerin. Nicht, wenn man gerade bei The Crown eine so fabelhafte Besetzung einer Königin gesehen hat. Tut mir leid. Jürgen, was hast du in letzter Zeit Schönes gesehen? Ja, ich tue mich im Moment ein bisschen schwer, eine Serie zu finden, die mir Freude bereitet. Ich habe ein paar Sachen ausprobiert, von denen ich immer gehört habe, wie toll sie sind, aber die haben mich irgendwie nicht so richtig abgeholt. Was fällt mir ein, was ich versucht habe? Ich habe versucht, River zu gucken, weil ich da einiges Gutes drüber gehört habe. Aber ich konnte mich da nicht drauf konzentrieren und bin irgendwie in der zweiten oder dritten Folge so ausgestiegen. Vielleicht muss ich es nochmal mit mehr Konzentration versuchen oder so, aber das hat mich irgendwie nicht gepackt. Worum geht's denn da? Es geht um einen Ermittler, einen Polizisten, der aber psychische Probleme hat, Stimmen hört und sozusagen seinen Alltag versucht zu bewältigen. Das aber zunehmend schwierig wird, weil seine Störung immer stärker wird. Das klingt jetzt eher so ein bisschen lustig, aber es ist halt eher so auf, eher so dramatisch angelegt, sage ich jetzt mal so. Also es ist nicht wie Monk, wo man sagt, das guckt man gerne und findet den Typen irgendwie sympathisch, sondern halt eher so, ja, anstrengend. Und Stellan Skarsgård, habe ich gerade gesehen, spielt die Hauptrolle. Richtig, genau. Das ist ja durchaus ein Schauspieler, den ich in der Hinsicht auch ganz gerne sehe, aber es hat irgendwie bei mir nicht funktioniert. Dann habe ich versucht Sons of Anarchy, finde aber die ganzen Charaktere völlig unglaubwürdig. Entschuldigung, ich muss gerade lachen, weil synchron haben Dennis und Laura beide den Kopf geschüttelt. Ja. Das war sehr amüsant anzusehen. Kann ich so zustimmen. Ja, wie gesagt, die Charaktere, ich finde das alles unglaubwürdig, das sind alles irgendwie voll die Verbrecher, aber leben da in so einer heilen Welt und Familiengeschichte irgendwie, bringen irgendwie Leute um und machen Drogengeschäfte. Es sind ein paar witzige Szenen dabei durchaus, aber alles in allem bin ich da auch irgendwie nach der 6. Folge oder so ausgestiegen in der ersten Staffel. Ja. Du hast es aber weit geschafft. Ja. Ne, du weißt ja, wie das ist mit den Folgen. Man, so bis zur 6. oder 7. muss man gucken, damit man aussteigen kann. Weil, ne, die 6. ist es ja dann. Das Diktat der Serie. Ja, das ist im Zeichen der 6. Ja. Wir sind mein Aussteigerprogramm. Schon, mit uns schaffst du es schon nach der 2. Folge, wenn dir nur Mist angeboten wird. Ja. Ja. Aber wenn wir doch gerade mal jemanden haben, der 6 Folgen davon geguckt hat, erklär mir mal bitte, was ist die Haupthandlung davon? Es geht eben darum, diese Rockerbande da irgendwie zu verfolgen und dieses, Milieu darzustellen, so kommt mir das halt vor. Aber ich finde es eben unglaubwürdig. Also diese bösen Menschen sind sozusagen zueinander so lieb, dass ich das irgendwie nicht ihnen abnehme, sage ich jetzt mal so. Okay. Also es geht wirklich nur um das Porträt von so einer Rockergruppe. Viele davon sind ein bisschen zu hübsch auch, finde ich, für so eine Rockergruppe. Die habe ich mir mal ein bisschen anders vorgestellt. Oder ist das nur der eine blonde Typ, den sie immer aufs Poster packen? Ja, genau. Das ist der Hübsche sozusagen, genau. Hm. Und den finde ich zum Beispiel auch völlig unglaubwürdig. Ist ja so eine Hardcore-Rocker-Bande, sage ich jetzt mal so. Ich kenne mich jetzt in dem Milieu nicht wirklich gut aus, gebe ich ja zu. Aber der fährt eine Honda-Maschine durch die Gegend. Wo ich sagen würde, der Typ würde wahrscheinlich in jeder echten Rockerbande wahrscheinlich ausgelacht und vertrieben werden, weil er mit so einer mit so einem Moped da rumfährt. Das ist so das Erste, was mir mit aufgefallen ist, sozusagen. Und was dazu beigetragen hat, dass ich diese Charaktere irgendwie nicht ernst nehmen kann. Und machen die aber Überfälle und erschießen irgendwelche Fahrer von LKWs und so. Also, nee. Geht einfach. Also was ich sagen wollte, ist, dass ich kenne ganz viele Menschen, die es Sons of Anarchy ganz furchtbar lieb haben und sagen, ja, das ist eine ganz, ganz großartige, tolle Serie. Ich habe sie auch noch nicht gesehen, die ist bei mir auch immer auf meiner Liste von Netflix, die auch irgendwie stetig länger wird, aber ich kann mich irgendwie auch nicht durchringen, einfach zu sagen, ich gucke jetzt mal eine Folge. Ich habe das sehr lange vor mir hergeschoben. Ja, mache ich halt auch gerade. Weil ich jetzt so eine Lehre hatte nach dem Motto, was gucke ich denn jetzt? Habe ich immer so hin und her überlegt und habe gesagt, okay, jetzt fängst du halt mal an und habe das dann eben, ja, zwei Folgen hier, zwei Folgen da, und irgendwann nach der sechsten habe ich dann gesagt, nee, geht nicht. Und ja, deswegen habe ich im Moment gar nicht so einen richtigen, wie soll ich sagen, Zugriff auf eine Serie, wo ich sage, die begeistert mich jetzt gerade. Es ist irgendwie alles ein bisschen unbefriedigend gerade. Ja. Ich habe jetzt die neue Folge Walking Dead gesehen und kann dir sagen, die Serie wird dich folgend nicht mehr aus der Leere rausholen. Ja, ich habe das schon mehrmals so gehört. Ja. Ja, schade, aber gucken wir mal. Genau, das nur als kurzer Zwischeneinruf. Tim, kannst du ihm eine Serie empfehlen? So spontan, ja, aus dem Bad raus? Es gibt zwei Serien, die ich in kurzer Zeit hintereinander weggesehen habe, alle Folgen, die ich beide sehr kurzweilig fand. Das eine ist, da bin ich mir nicht sicher, ob das eine Serie ist, die Jürgen gefallen könnte, ist Fleabag, also wie Fleabag, wie Flohsack. Eine BBC-Miniserie, es sind 6 Folgen, es wird auch mit Sicherheit keine zweite Staffel oder was davon geben. Das ist so ein Konzept der Serie, wie sie erzählt ist, die darauf ausgelegt ist, dass es einfach nur 6 Folgen sein sollen, um in sich abgeschlossen eine Geschichte zu erzählen. Ist eine, ja, das ist wohl das, was man so Dramedy nennt, also Mischung aus Drama und Comedy. Hauptrolle oder die Hauptprotagonistin ist, ja, die heißt auch, also sie wird nie mit Namen angesprochen, glaube ich, großartig in der Serie. Bei DB guckt, wird sie da auch Fleabag genannt, das scheint also irgendwie so ihr Name zu sein. Eine junge Frau, die ist so Ende 20, Anfang 30, hat ein kleines Café, was sie halt führt, steht da kurz vor der Insolvenz, hat sie ursprünglich gegründet mit einer sehr, sehr guten Freundin von ihr, die von einem Laster oder einem Bus kurz vor dem Café überfahren worden ist, als sie das am Anfang von Krise die Straße überqueren wollte. Es geht ganz viel um ihre Beziehung zu ihren Eltern, speziell ihrem Vater und ihrer Stiefmutter, zu ihren Freunden, und wie sie halt mit ja, so ihren eigenen Traumata und Dämonen umgehen muss. Das Ganze ist, hört sich sehr, sehr komisch und merkwürdig an. Ich finde es auch ganz schwer erklären. Mir fehlt die Comedy noch. Drama, ja, habe ich? Ja, nee, die Serie hat sehr viel Humor. Sie bricht die vierte Wand. Sie spricht halt auch mit den, also die Hauptprotagonistin spricht mit den Zuschauern. Es hat sehr viele skurrile Momente. Er hat aber auch sehr viele Momente, wo man aus dem Lachen quasi in das Schlucken übergehen muss. Ist sehr gut erzählt. Es könnte was für dich sein, Laura. Ich bin mir da auch nicht. Also man muss halt eine gewisse Art von englischem Humor mögen. So. Mein manisches Ich liebe es vom Lachen ins Weinen zu gehen. Von daher. Und okay. Ja. Dann erzähl ihm mal die zweite, Jürgen Mark. Ja, also zumindest in 6 Folgen, 25 Minuten oder so. Ich habe es dann weggeguckt, habe mich gut unterhalten gefühlt, und Olivia Colman spielt mit. Spielt cool. Die Stiefmutter. Spielt da mal eine Rolle einer Person, die man eher nicht so mag. Wobei das. Na, ich kann jetzt nicht mehr zu sehr sagen, ohne zu viele Kniffs und Tricks die Serie zu verraten. Also wer ein bisschen Drama mag, wer britisches Fernsehen mag, wer quirky Humor mag, dem könnte das gefallen. Das zweite, was ich gesehen habe, das geht jetzt voll in die Humorecke. Habe ich, glaube ich, in der letzten Folge kurz erwähnt, weil es da zuvor den Trailer gab, den Teaser-Trailer, ist nämlich Santa Clarita Diet. Auf Netflix habe ich an einem Abend alle Folgen durchgeguckt. Ernsthaft? Ich fand's super. Ich kann jetzt auch mehr dazu sagen, worum es geht. Also Hauptrollen gespielt von Drew Barrymore und von Timothy Olyphant, die ein Ehepaar spielen mit einer Tochter, die weiß ich, 14, 15, 16 ist. Die sind beide Makler, also diese klassischen US-Makler, die halt rumgehen und die Häuser in die Oberheit verkaufen. Da die Führung machen. Und es wird nicht ganz geklärt, wie genau es dazu kommt, aber es geht dem Drew Barrymore-Charakter geht es nicht so gut. Sie muss sich vor Kunden übergeben, reichlich übergeben, und na, sie wacht auf und ist eigentlich tot. So, und hat ein Gelüste nach Menschenfleisch. Ein Zombie! Ja, aber halt, es ist ein zombieartiger Zustand, aber sie kann halt noch sprechen, sie hat eine funktionierende Ratio sozusagen, hat halt nur diese Gelüste halt nach Fleisch, nach rohem Fleisch und sehr schnell dann nach Menschenfleisch. Die Serie hat so eine eigene Mythologie, was es damit auf sich hat, dass sie das mag und so, hat sehr viel Humor. Es ist halt entsprechend des Topics ein sehr dunkler, schwarzer Humor. Es hat auch durchaus den einen oder anderen Gore-Effekt, aber das Ganze auf so Art und Weise, dass es ein bisschen überdreht ist. Also das ist halt auch schon irgendwie grotesk lustig. Nathan Fillion hat einen Gastauftritt in der ersten Folge und spielt einen wunderbar schleimigen Typen, der sich an sie ranschmeißt. Und Santa Clarita Diet, was ich mitbekommen habe, also die meisten Leute, die sie auch gesehen haben, fanden sie ebenfalls sehr, sehr großartig, sehr, sehr amüsant. Hat so ein paar Momente, wo ich denke, da ist es nicht besonders gut geschauspielert. Die Chemie zwischen Timothy Olyphant und Drew Barrymore, die ist mal sehr gut, mal so ein bisschen wankelmütig, behaupte ich mal. Aber es haben eigentlich alle sichtbar Spaß gehabt an dieser Serie und an diesem Überdrehten. Einzigen Kritikpunkt, den ich habe, das Staffelfinale ist sehr merkwürdig abrupt. Es wirkt irgendwie so, als hätte man vergessen, noch ein oder zwei Drehbuchseiten zu verfilmen und das Ende Staffelfinale irgendwie rund zu machen. Kann man so machen, ob das sein muss, weiß ich nicht, aber ich freue mich auf eine zweite Staffel, die es eigentlich geben muss, so wie es halt die erste Staffel halt endet. Santa Clarita Diet. Netflix. Dennis. Ich habe da mal eine Frage. Ja. Wir haben bei der Arbeit darüber philosophiert und waren uns alle unschlüssig, ob wir anfangen sollen, das zu gucken. Ja. Wir hatten alle Angst, dass das einfach total ekelhaft ist. Ist das einfach total ekelhaft? Es kommt drauf an, es ist schwierig, weil es kommt drauf an, was du generell für eine Toleranz zu Gore hast. Wenn du halt auch, The Walking Dead hat ja auch seine Gore-Elemente. Wenn du mit sowas zurechtkommst, dann wirst du auch mit Santa Clarita Diet zurechtkommen. Das ist halt aber ein völlig anderer Punkt, mein lieber Tim. Ob es jetzt ein völliges Zombie-Massaker ist und die schlitzen sich gegenseitig auf und es sind alles nur Gummisachen, die rumfliegen und es spritzen literweise rote Flüssigkeit rum, ist was ganz anderes, als wenn beziehe mich gerne auf Eizombie-Zombie in dem Moment, wo sie die Konsistenz des Hirns beschreibt, das sie jetzt ist. Das ist für mich wesentlich ekelhafter, als wenn Daryl einem Zombie durchs Auge das Hirn rausreißt oder so. Okay, verstehe ich, ja. Sehr blutig beschrieben. Ja, nein, also, so in die Richtung ist es halt nicht. Also es ist letztendlich immer noch eine Comedy-Serie, halt innerhalb dieses Horror-Genres mit halt dem einen oder anderen Gore-Effekt, die dann aber auch nicht irgendwie 90% oder so eine Folge ausmachen. Das sind einfach punktuelle Szenen. Und also diese Szenen, ne, also wie gesagt, in der ersten Folge ist halt dieser Moment, wo sie sich halt übergibt. Und grundsätzlich, wenn man sowas sieht, ist es meistens schon eklig in der Serie oder auch mal im Film. Aber sie übergibt sich so dermaßen oft und viel, dass es einfach grotesk wird. Und dass man einfach lachen muss, weil das einfach absurd ist, weil niemand. Es ist so, als wenn du irgendwie, keine Ahnung, wie drei Eimer Erbsensuppe irgendwie im Raum schütten würdest. So. Ist zwar immer so noch wie eklig. Team America. Es ist halt immer noch eklig, aber es ist einfach so dermaßen grotesk, dass man einfach lachen muss. Okay. Ich werde das jedenfalls mal versuchen, Tim. Vielen Dank für den Tipp. Ja. Wir wissen jetzt nicht, ob wir den Jürgen damit glücklich gemacht haben. Ja. Richtig nicht, aber also ich habe durchaus das schon mitgespielt mit dem Gedanken, weil Netflix diese Folge, hätte ich jetzt was gesagt, die Serie auch sehr stark bewirbt. Also man sieht viele Plakate und so davon. Und auch wird einem die Serie oft bei Netflix angeboten, nach dem Motto, hier, guck mal. Weil die aber so ein bisschen in Richtung Comedy geht, habe ich mich da bisher noch nicht angetraut, weil mir im Moment nicht nach Comedy-Serie ist. Aber das kann sich ja auch wieder ändern. Insofern werde ich es dann mal probieren. Ich kann dazu nur sagen, ich tue mich sehr, sehr schwer mit Comedy in vielen Bereichen und ich hatte an Saturday Night Diet einen Heidenspaß. Aber ich bin auch ein merkwürdiger Typ, was sowas angeht. Also. Nee, nicht merkwürdig. Du hast halt deinen eigenen Geschmack. Oder so, ja. Ja. Gut. Ansonsten, wer hat noch was geguckt? Kommt, Freunde. Oh, Entschuldigung, eingeworfen. Ja. Doctor Who, kommt zurück. Ja. Am 10. April, ne? Irgendwie so, ja. Am 10. April kommt zurück. Ja, und ich weiß nicht, es stand in der letzten Folge, in der wir gesprochen haben, glaube ich, noch nicht fest, es wird die letzte mit Peter Capaldi sein. Es wurde offiziell verkündet, dass er danach quasi dann regenerieren wird am Ende dieser Staffel, vielleicht auch zum Weihnachtsspecial, man weiß es nicht so genau. Und dann, wenn dann Chris Chibnall als neuer Showrunner anfängt, wird es einen komplett neuen Doktor geben. Und die Gerüchteküche, die ist ganz, ganz heiß. Es gibt da ganz viele wahnsinnige und wahnwitzige Ideen. Aktuell ist es wohl so, laut HMV zum Beispiel, dass bei den Buchmachern ganz oben in der Liste irgendwie Tilda Swinton steht. Ich habe ein kleines bisschen für vorher in die Hose gemacht, als ich das gehört habe, aber dann gleich gedacht so, nee, das kann nicht sein, ich kann es mir nicht vorstellen. Also einmal, Tilda ist nur 2 Jahre jünger als Peter Capaldi. Und aber das ist egal, es ist Tilda und Tilda hat ihre eigene Zeitrechnung und deswegen kann Tilda auch 70 werden und wäre immer 10 Jahre jünger als Peter Capaldi. Das stimmt, ja, aber ich finde, sie ist vom Namen her eigentlich sogar noch größer als Peter Capaldi und ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie jemanden nehmen, der so namhaft ist als Darsteller und als Darstellerin, zumal sie selber ja auch ganz viel in Filmen mitwirkt und das müsste sie echt einfach stark einschränken, wenn sie sich diese Rolle geben würde. Ich habe ein Gegenargument, mein lieber Tim. Ja. Yeah. Weil ich jetzt natürlich, seitdem wir das gelesen haben, auch ständig jeden Tag Tilda in meinem Kopf hin und her wälze und denke, wie kann das passieren? Ich glaube, dass Tilda dieses Filmding durchgespielt hat, seitdem sie in einem Marvel-Film eine, ja, wie soll ich sagen, was auch immer sie da gespielt hat bei Doctor Strange, wie nennen wir das, ne? Mentor. Ja, sagen wir das mal so, die Weise. So, sie ist quasi in einem Comic-Film angekommen. Ja. In dem sie nicht die Hauptrolle spielt. Also ich glaube, dass wenn es einen Punkt gäbe, wo eine ernstzunehmende Schauspielerin sagt, oder mal was anderes, dann könnte das der Moment sein, wenn man bei Doctor Strange die Mentorin von Sherlock spielt. Und wenn man überlegt, es ist ja schon, ich glaube, es war schon als Feststand, dass David Tennant gehen wird, immer wieder im Gespräch so, ja, es könnte ja auch mal eine Frau die Rolle übernehmen. Tilda Swinton ist zugegebenermaßen, hat was sehr Androgynes an sich. Wer damit also eine gute Schnittstelle zwischen einem männlichen und einem weiblichen Doktor, das hört sich ganz furchtbar schlimm an, das so auszudrücken, aber ja, ich glaube, ihr wisst, was ich damit ausdrücken möchte. Ja, ich bin voll bei dir. Ich bin voll bei dir, weil es ein wahnsinnig belebendes Moment für die Rolle wäre, nicht nur eine Frau zu sehen, sondern dazu auch noch so eine talentierte Darstellerin. Und so ein Chamäleon wie Tilda, die wirklich alles spielen kann. Ja. Und ich glaube, dass so diese ganzen Moodswings vom Doktor, die immer dazugehören, dass er mal himmelhoch jauchzend ist und mal zu Tode betrübt. Ich glaube, es gäbe kaum jemanden, der das so gut hinbekäme neben David Tennant wie Tilda. Und es wäre ganz fantastisch. Auch weil mir tatsächlich sonst nicht viele Frauen einfallen für die Rolle. Und ich finde, dass eine Frau dran ist. Ja, also Olivia Colman ist ja auch mal wieder im Gespräch gewesen. Es kommt dazu, sie alles spielt. Nicht nur schwanger und Detektivin in jeglicher Form, alles. Also, ich, ganz ehrlich, ich fand sie echt großartig in Night Manager. Das war echt eine tolle Rolle für sie. Und, Detektivin und schwanger. Ja. Im Gegensatz zu Broadchurch, wo sie dann nur Detektivin war. Aber schon 2-3 Mal schwanger war. Ja, ja. Vorher, ja. Ungesehen für den Zuschauer. Ja. Ja, man darf gespannt sein, wann da was verkündet wird, aber ich vermute mal, dass das noch eine ganze Weile dauern wird. Erstmal wird einigermaßen, wenn die versorgen, dass die jetzt gedrehten Folgen von der Ruhe gezeigt werden, ist mittendrin mit einem neuen Doktor zu verkünden, das würde wahnsinnig ablenken von der finalen Abschlusstournee von Peter Capaldi, auf die ich mich sehr freue. Ich hoffe, sie knüpft ein bisschen daran an, wie die letzte Staffel gewesen ist, da waren ein paar sehr, sehr schöne Sachen dabei. Und dann war für mich Peter Capaldi auch ein sehr schöner Doktor. Also ich fand ihn von Anfang an eigentlich einen guten Doktor. Ich habe halt mit den Drehbüchern seiner ersten Staffel meine Probleme gehabt, die teilweise echt nicht gut waren, wie ich fand. Jetzt besinge ihn doch nicht schon. Wir haben noch eine ganze Staffel. Ja. Das ist ja auch ein bisschen so ein lachendes, ein weinendes Auge bei sowas. Ja, ich fand ihn jedenfalls auch ganz, ganz groß. Und ich finde ihn weiterhin ganz, ganz groß. Ja, er hat aber unheimlich auch viel Humor. Also wenn man sich so anschaut, was er so macht, wie er mit Leuten umgeht, das ist schon klasse. Das stimmt. So, jetzt darf Jürgen was erzählen, weil wir jetzt ganz viel über Dr. Who geredet haben. Und Jürgen ist ja nicht im erlauchten Kreis. Ja, ich hab ja, wie gesagt, nicht so wahnsinnig viel zu erzählen, ehrlich gesagt, leider. Weil mich, wie gesagt, im Moment gerade Serie ja so richtig abgeholt hat. Ich habe gerade nochmal geguckt, ob ich irgendwas unterschlagen habe, aber ich habe bei Bosch mal reingeguckt, bei Amazon, aber auch das hat mich nicht so richtig gepackt. Ach, die erste Staffel nicht gut. Ja? Okay, gut. Also. Die ist sehr runtergefahren, sehr basic, sehr Typ geht durch Wände. So. Ja. Ja, vielleicht liegt es auch an mir, dass ich im Moment einfach nicht so den richtigen Zugang finde. Ich weiß es nicht genau. Also ich habe jedenfalls im Moment keine Serie, die mich so richtig packt, sage ich jetzt mal so. Egal, ob ich es jetzt bei Netflix oder bei Amazon versucht habe. Deswegen gucke ich jetzt mittlerweile immer schon eher nach Filmen. Aber da ist das meiste eben, was ich schon kenne. Und deswegen ist das ein bisschen unbefriedigend im Moment. Hast du denn Goliath weitergeguckt? Da habe ich die erste Staffel ja schon gesehen. Ah, okay. Ist schon ein bisschen her. War irgendwann Anfang des Jahres jetzt. Ja, nee, weil ich war mir nicht sicher, dass ob du die schon durchgesehen hattest, als wir zuletzt gesprochen haben und du es erwähnt hattest. Doch. Ich glaube, da hattest du erst nur erwähnt, dass du ein paar Folgen geguckt hast. Also, wie soll ich sagen, die hat mich ja auch nicht so begeistert, sage ich jetzt mal, wie es anderen der Fall war. Weil ich auch da ein bisschen das Problem hatte, dass die Darstellung dieses juristischen Ermittelns, also wie die sozusagen zu den Erkenntnissen gelangen, für mich wenig glaubwürdig war sozusagen. Wenn auch ein paar Szenen so krass waren, sage ich jetzt mal so, die mich dann verleitet haben, eben auch weiter zu gucken bis zum Ende. Aber mir fehlte da sozusagen ein bisschen der realistische Hintergrund, wie ein Anwalt solche Ermittlungen tatsächlich führt, das kommt mir da in der Serie irgendwie ein bisschen zu kurz, ist so mein Punkt gewesen. Ja, also ich habe es ja gerade, also Dennis hatte mich letztes Mal erwähnt, dass er sie gesehen hat, er fand sie mich ganz, ganz klasse. Ich habe halt gerade mit Florian, hallo Florian an dieser Stelle, angefangen zu gucken. Wir haben jetzt erst zwei Folgen gesehen. Und so nach zwei Folgen ist so mein Eindruck, ich finde Billy Bob Thornton wieder ganz großartig in dieser Rolle. Nicht großartig wie in Fargo der ersten Staffel, da fand ich ihn einfach überragend, aber trotzdem noch gut und unterhaltsam. Ich fand es so die ersten beiden Folgen, die gingen so ein bisschen langsam los, aber hat Eindruck, dass jetzt so Story anfängt von der Serie. Und ich finde sie schon schön in Szene gesetzt. Ich verstehe aber total, was du sagst. Was so diese Anwaltsermittlungsarbeit angeht, das ist irgendwie so nicht so, dass man denkt, naja, irgendwie hat man erst jetzt mehr Privatdetektiv eigentlich als Anwalt. Genau. Und man fragt sich die ganze Zeit so irgendwie, aber das, na, wie nah ist das am echten, realen Leben eines US-Anwalts so halt, weil ich glaube nicht, dass ein deutscher Anwalt irgendwie sich so in die Arbeit stürzt. Also nicht, dass man sich im Kopf habe, wie Anwalt arbeitet, zumindest. Ja, Dennis? Das ist bei US-Serien aber generell mein Problem. Ich weiß immer nicht, wie das da eigentlich abläuft. Also dieser ganze CSI-Kram, den man sich früher da reingezogen hat, ja. Da habe ich mich ja auch schon immer gefragt, warum läuft denn jetzt der Gerichtsmediziner da rum und befragt die Zeugen und sagt am Ende den Kommissar, wie er festnehmen soll. Und genauso ist das auch bei diesen Anwaltsgeschichten. Ja. Hat mich übrigens jetzt auch von Forever recht schnell wieder weggebracht. Erzähl doch nichts. Weil diese Polizistin und der Gerichtsmediziner da im Alleingang und die stürmen dann ein Gebäude und dann heißt es, na nee, warum denn Verstärkung? Und das ist mir, wenn sowas so weit weg von realistischer Ermittlungsarbeit ist, muss ich auch ehrlich sagen, bin ich da auch nicht so Freund von. Aber das ist mir da jetzt nicht so speziell aufgefallen, weil ich schon das einfach abgehakt habe darunter, er will da jetzt in den Fall rein, er möchte sich da engagieren. Und sich deswegen vielleicht auch ein bisschen mehr reingehängt hat, als ein normaler Anwalt das machen würde. So habe ich es für mich erklärt. Okay, also ja, das ist ja letztlich dann auch mal ein bisschen diesem subjektiven Eindruck unterworfen. Das ist ja auch okay. Ich will da jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, weil mich ein paar Sachen vor allem im weiteren Verlauf gestört haben. Aber die stehen ja Tim noch bevor, deswegen halte ich mich da jetzt nochmal zurück. Weil ich ihm das ja nicht nehmen möchte, sozusagen. Das ist lieb. Ich fand sie okay. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sie enttäuschend fand oder total doof oder so. Aber es war jetzt auch nicht so, dass ich dachte so, wow, was für ein geiles Serienerlebnis. Ja. Ich habe sie gar nicht gesehen. Ich habe aber gehört, dass es fürchterlicher Sexismus sein soll. Stille. Wie ja, das? Also, nach zwei Folgen schwer zu beurteilen. Ja, das kann ich verstehen. Nee, ich habe nur gehört, es war eine Einschätzung von Frau Mama im Übrigen, ja. Um die Familie noch komplett hier heute Abend noch vorzubringen. Bitte? Schalt sie dazu. Genau. Nee, geht ja gar nicht. Aber, nee, Mama hat gesagt, ja, ist schon wieder so, Männer nicht so, Frauen immer sehr aufgestylt, sehr hübsch in Pose, schmeißen sich ins Bild rein und mit gescheuzten Lippen stehen sie da, während Billy Bob Thornton Billy Bob Thornton ist. Und sagen wir mal, das und es herrscht kein Gleichgewicht. Ja, der sieht immer sehr derangiert aus, das stimmt wohl, ja. Ja. Aber das ist nur ein Einwurf, kann ich überhaupt nicht beurteilen, weil ich es nicht gesehen habe. Was ich ganz, ganz großartig finde, entschuldige, Tim, ist seine Schlafapnoe. Ich finde, man nimmt Billy Bob Thornton das so ab, dass man denkt, der hat das in echt. Ein also, was? Der hat so eine Schlafapnoe, der hat so ein Atemgerät nachts auf seiner Nase, wo ihm dann da beim Atmen geholfen wird. Und das ist, ich weiß nicht, wie der dieses Gerät da anlegt und wie der dann auch so vor sich hin röchelt da. Man hat wirklich das Gefühl, der hat das so aus dem als Mensch mitgebracht und ist nicht Teil der Figur. Kann aber auch meine Wahrnehmung nur sein. Das unterstützt auch das, was ich gerade gesagt habe. Ja, okay. Goliath. Ja. Ich habe eine halbe Folge The Americans geguckt. Warum denn nur eine halbe Folge? Du musst alle Staffeln gucken, weil es großartig ist. Das geht jetzt nämlich so weiter und dann kommt die letzte Staffel und dann ist vorbei. Und dann werde ich ganz traurig sein. Bleibt sie so anstrengend? Jein. Also, Antwort. Ja, also wie soll ich so eine halbe Folge sowas sagen? Die Charaktere haben alle ihre Momente, wo ich ihre Sichtweise nachvollziehen kann. Es ist ja, also, anderes Beispiel. Breaking Bad. Hast du Breaking Bad gesehen, Dennis? Halb. Okay. Ja. Was heißt halb? Bis Mitte, dritte Staffel. Okay. Glaube ich. Ja, also bei Breaking Bad zum Beispiel ist es so, dass irgendwie ganz viele Leute sagen, sie finden Skyler so furchtbar. Aber wenn man sich so ein bisschen immer in ihre Lage versetzt und ein bisschen in ihre Perspektive anguckt, dann sind ganz viele Dinge nachvollziehbar. Und das ist halt bei The American Hazard ähnlich so. Die haben jeder Charakter hat mal seinen Moment, wo ich denke, ich finde dich gerade ganz furchtbar anstrengend. Also sei es er, sei es sie, sei es irgendwie die Kinder. Also gerade der Sohn ist zwischendurch irgendwie, man denkt so, man möchte ihn einfach mal kurz nehmen, ein bisschen schütteln und sagen, hallo, wach doch mal auf. Anders ist er auch irgendwie präpubertär irgendwie etwas später und dann das hält er dann auch wieder so einiges an Verhaltensweisen. Also ich habe das Problem bei ihr, dass ich schon nachvollziehen kann, also ich kann selbst nach der halben Folge nachvollziehen, warum sie da so ein bisschen Szene, da kommt gleich am Anfang. Und da muss ich sagen, okay, das hat schon einen Hintergrund, warum die jetzt, sagen wir mal, anders drauf ist als andere. Aber ich muss dann sagen, wie es dann dargestellt war und sich rausgebildet hat, war mir dann schon in der ersten Folge ein bisschen sperrig. Also zumindest zu sperrig, um es mir jetzt so abends als Unterhaltung anzugucken. Ich glaube, das ist etwas schwieriger vom Stoff her. Ja, ich finde, The Americans ja, ich will jetzt nicht sagen, dass es keine Unterhaltungsserie ist, weil sie mich ja auch schon unterhalten hat, aber es ist halt schon eine Dramaserie halt, ne? In diesem 80er Jahre Kalter Krieg Setting und ja, weiß ich nicht. Also ja, Punkt. Kann das jetzt nicht mehr zu sagen. Okay. Ich überlege, ich habe tatsächlich sonst nichts gesehen. Aber ich muss Jürgen auch beipflichten, ich habe auch im Moment große Probleme, was Neues zu finden. Ja, was Neues finden ist auch in der Tat echt schwierig. Das sehe ich ähnlich. Ich kann noch Westworld gucken. Entschuldigung. Bitte? Ich kann noch Westworld gucken. Für mich ist alles super. Ja, Westworld ist super. Auf jeden Fall. Das lohnt total. Ja, ich. Hatten wir ja schon. Das hattest du so großartig angeteasert, dass ich zum Teaser bei Sky sagen konnte, erzählt doch nichts, völlig falsch angeteasert, was soll das denn? Und weswegen ich meinen Eltern erstmal erklären musste, worum es wirklich geht in der Serie. Und deswegen, du hattest da im Podcast hier so einen Hunger drauf gemacht, das werde ich mir jetzt angucken. Und Black-ish und Modern Family sind wieder da, von daher hat man da auch genug. Ich gucke also auch nur so sporadisch. Ja, ich habe auch in letzter Zeit mehr Filme geguckt. Es gibt noch eine Serie, die ich gesehen habe, nachdem du und auch Jürgen sie angeteasert hatten, nämlich Wayward Pines. Und zwar Jürgen sagte, er hätte irgendwie 4 Folgen gesehen und da schießt du auf, so, Dude, the only half of it, nach dem Motto, oder nicht mal, du weißt doch gar nichts. Yeah. Und als ich da angefangen habe, mit der Serie sie zu gucken, und man macht sich ja automatisch irgendwie ganz viele Gedanken, was so ist und was da nicht ist und überhaupt, und dann halt sagte 5. Folge irgendwann anfingen, dann dachte ich so, ja, ich weiß genau, was Laura meinte, als sie das sagte, und habe mir dann auch irgendwie, ich glaube in 3 Tagen, habe ich mir die komplette erste Staffel dann durchgeguckt. Mein Fazit von Wayward Pines, das hat durchaus unterhalten. Man ist da emotional auch ein bisschen mit dabei. Matt Dillon ist, da gebe ich dir vollkommen recht, irgendwie, der macht seine Sache da ganz gut in dieser Rolle. Er ist deswegen jetzt aber kein überragender Darsteller oder irgendwie so, aber zu der Rolle hat es ganz gut gepasst. Und die Serie weiß durchaus zu überraschen mit ganz vielen Dingen. Mit ganz vielen Dingen wiederum nicht. Die sind dann sehr, sehr klassisch erzählt. Gerade was dann so das Ende anging, und da komme ich schon zu meinem ganz großen Kritikpunkt an diese Serie. Als die erste Staffel vorbei war, hatte ich keine Lust, mich mit der zweiten Staffel auseinanderzusetzen. Weil das so klar war, worauf es hinauslaufen wird am Ende der ersten Staffel, wie mittendrin ab einem gewissen Erzählpunkt innerhalb dieser Serie, dass ich dachte so, nee, das wird mir dann zu anstrengend, wahrscheinlich in der zweiten Staffel, das muss ich dann nicht mehr haben. Also, aber so eine Staffel kann man sich ganz gut angucken, wenn man so ein bisschen so Mystery, Twin Peaks Light Feeling haben möchte, würde ich sagen. Ja, aber es ist ja nicht wirklich Twin Peaks Feeling. Nee, na ja, aber, also mich hat diese Stadt, wie sie da so ist, mit dieser Umgebung ein bisschen an Twin Peaks halt erinnert. Meinst du das? Also das so ein kleines Städtchen irgendwo in der Wildnis, in den Bergen, mitten im Wald, so, und das hat schon was Twin Peak-mäßiges, ohne dass die Serie sonst was mit Twin Peaks zu tun hat, außer dass es halt auch irgendwo eine Mystery-Serie im weitesten Sinne ist. Ja, genau. Und es gibt halt keine Laura Palmer. Nee. Es gibt halt nur Matt Dillon. Ja, genau. Aber so diese Momente, er kommt halt in diese Stadt rein und trifft da die Kollegin, die er sucht, und sie erzählt mir so, ja, ich bin seit 12 Jahren verheiratet. Also, hey, was erzählst du mir da? Ich habe dich schon 5 Wochen noch zuletzt nie gesehen. Ja, also, ja. Das ist schon ganz interessant. Dann mit Terrence Howard als dieser total verachtenswerdende, ekelhafte Sheriff und alles dran so drumherum. Wenn auch ein paar Sachen angedeutet werden und irgendwie nicht, ich finde, nicht zufriedenstellend aufgeklärt werden. Also diese Rolle der Krankenschwester, so wie sie erst wieder umgeht und dann später wieder umgeht, das ist schon ein bisschen merkwürdig, finde ich. Aber letztendlich hat es schon mich auch unterhalten und Spaß gemacht. Für eine Staffel. Mehr muss man dann auch nicht haben, glaube ich. Hattest du es noch weiter gesehen, ja, Jürgen? Nee, ich hab nur Zugriff auf eine Staffel. Insofern war das für mich auch nach der ersten Staffel beendet. Und ich würde dir zustimmen, also die könnte auch gut einfach zu Ende sein. So, von meiner Warte aus. Ich fand, dass es, also diese Wendung, die es nachher gibt, die ist ganz witzig irgendwie, finde ich. Also passt halt schön zu dem, wie heißt der, Produzent in dem Fall? Mensch, hilf mir doch mal. Ist es auch der J. Abrams oder? Nee, der hier Sixth Sense Mensch. Shyamalan. Ja, genau. Das, also es ist genau sein Ding, so würde ich sagen. Ja. Aber ja. Fandst du nicht? Doch, ja, nee, fandst du stimmt, ist ja. Genau, ach so. Und die, was denn? Ja, es war ein zustimmendes Ja, im Gegensatz zu dir ablehnenden Ja. Eben, ich ging gerade vom Umkehrschluss aus und sagte... Nee, das war also, ja, hast recht. Ja, das, Entschuldigung, bitte. Nee, alles gut. Ich habe ein Na-Ja verstanden. Deswegen nee, du warst nicht gemeint. Das war schon ein doppeltes Ja. Mit, also wie soll ich sagen, mit zunehmendem Verlauf zum Ende hin fand ich aber alles nur noch seltsam irgendwie und wenig authentisch und auch irgendwie nicht mehr nachvollziehbar teilweise. Mhm. Und das hat mich dann am Ende doch ein bisschen gestört und mir so ein bisschen den Genuss an der Serie verleitet, sodass ich dann eben auch sagen würde, ja, okay, ich habe es jetzt gesehen, war ganz nett, aber reicht dann auch. So, meine Meinung dazu. Ja, ich habe mich auch nie intensiv noch um die zweite Staffel bemüht. Vielleicht sagt das ja auch alles. Ja. Ich mich auch nicht. Aber mir fällt gerade noch eine gute Serie ein, die ihr hoffentlich auch beide gesehen habt. Dennis hat sie gesehen und ich glaube, Dennis erinnert sich auch besser an die Serie als ich. Weinberg. Wollte ich gerade schon ansprechen. Oh, es ist gruselig. Sehr gruselig. Ja. Wir können als wären wir verwandt. Sein. Oh. Ja, jetzt wären wir verwandt, genau. Ja. Nee, erzähl mal. Hey, Weinberg, deutsche Produktion. Wo gibt's damals, die? Bitte? Wo gibt's denn die? Bei TNT-Serie lief die damals. Gibt's aber mittlerweile, glaube ich, auch bei Streaming-Diensten. Ich meine, ich habe die da irgendwo schon mal gesehen. Jedenfalls damals für TNT produziert. Und die Kritik hat sich überschlagen. Das ist auch so ein bisschen, es wurde auch mit Twin Peaks verglichen. Ja, Laura winkt ganz heftig ab, aber ich kein zustimmendes Ja. Das war eher das ablehnende Ein Ja. Ablehnendes Winken. Genau, ein ablehnendes Winken. Nein, aber das wurde damals sehr gefeiert von der Kritik und ich gebe das ja auch jetzt nur wieder, was da geschrieben wurde. Da ging es eben auch so in die Richtung, es spielt in einem Dorf, also auch in Deutschland, es spielt zwischen so Weinbergen, es geht um Weinköniginnen, es geht um so eine völlig abgedrehte Dorfgemeinschaft. Und auch da kommt von außen ein Polizist rein, glaube ich, der sich da aber auch irgendwie erstmal, nee, ist er gar nicht, ne? Nee, ist er nicht. Der wacht halt da auf. Ich kann mich besser erinnern. Ich kann mich doch besser erinnern, sieht man mal. Nee, Typ wacht auf im Weinberg. Und ich, soweit ich mich entsinne, weiß der nicht, wie er heißt, was er macht und warum er da ist. Stimmt so. Und also wir mehr sehen so Born-Identität. Ja, ein bisschen Born, ein bisschen Twin Peaks in dem Sinne, weil er aufwacht und neben ihm liegt eine Frauenleiche. Und dann geht es los, dass Amigo sich einen Namen sucht mit den beiden Begriffen, die er um sich herum sieht, in diesem kleinen Gasthaus, was man typischer nicht darstellen kann, sich eine Nachtübernachtung erbettet, weil er nicht weiß, wer er ist und so weiter und so fort. Und irgendwie den Leuten verklickert, da liegt eine Frauenleiche. Und die Frauenleiche ist weg und dann geht die Serie los. Er muss also für sich herausfinden und daher kommt dieses Polizistenmotiv. Er selbst versucht dann quasi herauszufinden, was passiert ist. Allein schon, um klarzumachen, dass er es nicht war, falls da jemand gelegen hat. Und wie viele Teile waren das? Sieben Episoden oder so, ne? 7 oder 8 Folgen, auch abgeschlossene Handlungen, also jetzt auch nur eine Staffel. Aber wie gesagt, was damals eben sehr gefeiert wurde, ist, dass die einen ziemlich flotten Erzählstil hinbekommen haben, dass die sich von Dingen, die deutsche Serien sonst lähmen, wie völlig unlogische Dialoge, unglaubwürdige Charaktere und so weiter und so fort, weitgehend gelöst haben. Und mir ist so ein Satz aus einer Kritik, ich weiß gar nicht mehr, wo die geschrieben war, ich glaube im Tagesspiegel oder so, ist mir in Erinnerung geblieben, dass der kleine Sender TNT halt den großen in Deutschland mal zeigt, wie man eine Serie produziert. Und dem kann ich nur zustimmen, hat mich besser unterhalten als 90% von dem, was zum Beispiel Öffentlich-Rechtliche so hinbekommen. Ja, ich erinnere mich an tatsächlich auch genau das, als das rauskam, als die Serie rauskam, dass sie sehr, sehr gelobt wurde, als aus dem deutschen Einheitsbrei herausragend. Und ich musste auch gestehen, ich habe auch ganz viel Vorurteile, was deutsche Serien angeht. Also sei es Comedy-Serien, da ist es meist der Humor so gar nicht meins. Da ist ein bisschen die Ausnahme der Tatort-Reiniger, wobei ich da auch nicht so viele Folgen am Stück gucken kann. Ich gucke immer so eine Folge und dann gucke ich vielleicht 2 Monate später bei die nächste. Das ist schon sowas, das ist ein bisschen trocken, norddeutsch, ich bin halt auch ein Norddeutscher, das liegt mir dann so, und Bjarne Mädel macht schon Spaß, und der hat auch selber, wenn ihn selber mal irgendwo sieht, in welchen Interviews oder sonst so, der hat auch selber genau diesen Humor, diesen trockenen. Aber ansonsten ist so deutsche Serien, ich gucke schon seit Jahren keine Tatorts mehr, oder keine Tatorte mehr, so, weil da einfach irgendwie die stehen für mich wie immer in so einem luftleeren Raum. Also bestes Beispiel sind die Münster-Tatorte, die ich früher tatsächlich ganz gerne mal gesehen habe, aber ich habe so einen Eindruck, die beiden Charaktere kennen sich ja schon so lange und eigentlich dürften die nicht mehr vom dem Wesenszügen des anderen gegenüber überrascht sein. Sind es aber immer noch. Und das ist dann für mich einfach eine Nicht-Weiterentwicklung dieser Charaktere, und das finde ich einfach schwach. Und es kann nicht jeder Inspektor Barnaby sein. Ja. Warum nicht? Laura? Ja, eben, die Frage stelle ich mir immer, wenn ich deutsche Krimi-Produktionen sehe. Ne? Das ist einfach irgendwie, ja, das ist einfach schlechtes irgendwie Drehbuchschreiben dann einfach. Oder sich keine Lust, sich damit um die Charaktere und eine Weiterentwicklung auseinanderzusetzen. Das ist einfach sehr, sehr schade, weil man könnte auch daraus kann man ganz viel machen, wenn man solche Dinge einfach mal konsequent weiterentwickelt. Und ein bisschen eine Ausnahme waren da die alten Frankfurt-Tatorte mit der Nina Sawatzki, war das, glaube ich, und er redet in Zungen. Keine Ahnung, ist auch schon, ist schon 10, 15 Jahre her, dass die liefen. Die haben gar nicht viele Tatorte gemacht damals in Frankfurt, also Frankfurt am Main, darum ging es halt. Es ist, ich glaube, in der zweiten Folge werden zum Beispiel ihre Eltern umgebracht. So, und das ist dann später auch wieder ein Thema. Und da hat man so ein bisschen eine Weiterentwicklung der Charaktere und wie sie mit sowas halt umgehen. Weil da gibt's ja, das klingt nach Dramedy. Ja, und ist ja was anderes so. Ne? Und furchtbar. Ich meine, toll. Aber guck mal, Weinberg. Entschuldigung. Was mich in der Krimi-Landschaft extrem amüsiert, ist diese lose Filmreihe mit Hinak Schönemann, wo der diesen Privatdetektiv Finn Zehentner spielt. Habt ihr das mal gesehen? Also mir fällt Murder auf Amrum fällt mir da ein. Das Wespennest heißt einer von dem. Der spielt so einen etwas durchgeknallten Privatdetektiv, der immer auch in so ein friesisches, ländliches Idyll gerufen wird. Und da passiert dann irgendwie ein Mord. Und das ist auch immer so eine verschworene Dorfgemeinschaft. Jeder hat so sein Geheimnis. Und er wühlt sich dann dadurch und löst Fälle durch Memory-Spielen. Also es ist total abgedreht, es ist so völlig auch trocken, so trockener norddeutscher Humor. Und das kann ich empfehlen, wenn man sich in der ZDF-Neo-Programmwelt mal was raussuchen möchte, wo man mal einen einigermaßen guten deutschen Krimi sehen will. Also einfach mal gucken, ob Hinak Schönemann mitspielt und diesen Finn Zehentner spielt. Sag mal gar nichts. Hey, ist ja auch noch nichts so gehört, aber okay, kann man ja mal glauben. Das hat Dennis geträumt, oder? Ja, ja. Ich habe jetzt auf meine Watchlist für so irgendwie Gammeltage, eigentlich wäre heute so einer gewesen, aber heute ging es nicht, nochmal so ein paar schöne alte Sachen reingepackt, die es gerade bei, ich weiß gar nicht, ob es Netflix oder Amazon ist, Ferris macht blau. Ja, sehr schön. Hab damals im Kino gesehen. Und noch eine Perle, jetzt gerade nicht einverflixt, die ich jetzt mir nochmal angucke. Breakfast Club ist auch gerade, glaube ich, neu bei Amazon Prime. Ja, da sagte ich ja gerade, Frühstücksclub habe ich mir auch. Achso, Entschuldigung, dann habe ich das nicht verstanden. In die Watchlist gepackt. Da freue ich mich jetzt dann drauf in demnächst mal. Das klingt gut. Die haben auch die ganzen alten Agatha Christies übrigens. Das ist nicht so meins, glaube ich. Okay. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh. Nicht zustimmendes Ja. Sonst, wenn ihr bei Amazon, glaube ich, ist es seid, dann kann ich noch zum Gucken, falls ihr es noch nicht getan habt, empfehlen. Funktioniert meines Erachtens nur einmal, aber dafür gut, wie ich fand, ist Cloverfield Lane Number 10. Ja, habe ich schon gesehen. Ja, du hast ihn schon gesehen, im Novembermonat, da irgendwie. Genau. War das? Oktober. Vor Oktober, so war es, genau. Ich erinnere mich daran, dass du den gesehen hast. Aber Laura, weiß ich nicht genau, ob die ihn Nein, Laura wusste es auch nie genau. Kurze Frage, du hast auch davon erzählt, Tim. Das ist der, wo die Frau, nee, du hast davon erzählt, Jürgen, oder? Entschuldigung, irgendjemand hat erzählt. Ist das diese Frau, die festgehalten wird? Ja. Ja. Und ich weiß, ob sie festgehalten wird oder so, da war doch so ein... Ja, genau. Mit John Goodman ist eher so ein Kammerspiel eigentlich. Ja. Und ist aber wirklich gut gemacht mit einem sehr schönen, ja, verrate ich da jetzt schon zu viel, wenn ich das sage, Tim? Ja, alles. Weil ich will den, glaube ich, wirklich noch gucken. Ich traue mich nur nie. Guck ihn dir an. Genau, also wie Jürgen sagt, es ist mehr ein Kammerspiel, es ist sehr gut erzählt. Auch man, dass man selber so immer hin und her spinnt im Kopf, ist es so oder ist es doch ganz anders. John Goodman hat wahnsinnig viel Spaß an seiner Rolle. Mhm. Ich persönlich finde, dass man sich die letzte Viertelstunde hätte sparen können. War das mal toll, wenn man das über einen Film sagt. Das ja, Ende war aber, eigentlich egal. Es ist trotzdem ein guter Film. So halt, ne? Also, wenn man, es gibt auch Menschen, die finden den Schluss auch gut, ne? Also, das ist immer so eine Geschmacksfrage. Also, Frage von mir. Ja. Beantwortet, ob ich den Film gucke oder nicht. Wird es aufgeklärt? Ja. Also ich habe am Ende eine Antwort. Ja, auf alle Fälle. Ja, okay, das wollte ich nur wissen. Mehr nicht? Nicht gut. Spoiler. Mhm. Okay, Cloverfield Lane 10. Nummer 10. Ja. Mir fällt gerade ein, wo es darum ging, das Ende ist unnötig. Ich habe diese Berlin-Staffel Homeland noch geguckt. Sagt auch viel, dass ich das bis jetzt total vergessen habe. Ja. Die letzte Folge, das fand ich faszinierend, die hat es von der ersten bis zur letzten Minute an überhaupt nicht gebraucht. Ich habe das wirklich selten in der Serie erlebt, dass man eine Staffel guckt, vorletzte Folge geht zu Ende, man sagt Knallerfinale und dann sieht man da bei Amazon, ah, da kommt ja noch eine Folge und denkt, wow, da setzen die jetzt noch einen drauf und dann, nö, ist völlig belanglos, egal. Muss ich jetzt mal als Banause so sagen. Also das nur... Zu der vierten Stunde, die vielleicht nicht. Ist das denn nicht ein Phänomen, was man immer mal sieht, Dennis? Also, dass die vorletzte Folge wow ist und dann die letzte Folge so ein und jetzt suhlen wir uns darin, toll, diese letzte Folge, wa? Ja? Ja. Game of Thrones, Battle of Bastards. Ja, aber Game of Thrones nehme ich jetzt in Schutz, weil die, darf ich das sagen? Der guckt was nach? Guckt ihr sowas? Ich würde es gerne, aber ich kann es nirgendwo sehen. Ja, ich stehe mir ja schon seit Jahren vor, mal die Bücher zuerst zu lesen und ja. Dann sage ich es jetzt nicht, aber da kommt in der letzten Folge der Staffel noch ein Knaller und überhaupt von der ganzen Inszenierung, ich habe die nämlich neulich erst nochmal gesehen, diese letzte Folge. Ja, die kann mithalten mit der vorletzten. Kommt der Kabumm danach? Ja, ja. Ach so, okay, dann nehme ich auch alles zurück. Ja. Entschuldigung, das ist jetzt hier Signalwortsprache, damit wir nicht spoilern. Nee, das ist schon okay. Nee, aber ich finde aber auch, es gibt öfters mal Serien, wo ich denke, so, das war jetzt eine richtig gute vorletzte Folge. Und dann kommt das Staffelfinale und das ist dann meistens so, bis auf das Finale selbst, sage ich mal, dann eher so ein bisschen so, naja, ich weiß ja nicht. So. Und dafür gibt es auch Serien, die haben eine ganz schwache vorletzte Folge, haben nämlich ein starkes Finale. Ja. Mal so. Ja. Ist immer so. Bis auf Walking Dead, die machen gerade einfach gar keine Folge cool. Das ist auch bedauerlich. Ja. In ganz, aber das ist ein anderes Thema, wo wir mal bei Zeiten zu heulen müssen. Abschließend, wenn wir sie dann alle gesehen haben. Hust. Also in einem Jahr ungefähr. Ja, dann gibt's die Serie, glaube ich, nicht mehr. Starke These. Hat sonst noch jemand was gesehen? Ich war am Freitag im Kino und habe mir nach längerer Zeit mal wieder ein Sneak Preview angeguckt und dachte, ich bin mal gespannt, was so kommt. Ich konnte ein paar Sachen schon ausschließen. Also es war halt klar, das wird nicht Trainspotting 2 sein, den ich eigentlich ganz gerne noch gucken möchte, weil der ist mich gerade angelaufen. Ein paar andere Sachen sind auch gerade schon angelaufen, die konnten halt auch sein. Erstmal habe ich sehr erfreut an zwei der Trailer, die ich gesehen habe. Das eine ist nochmal ein neuer Trailer zu Wonder Woman. Der ist nochmal ein bisschen anders als der bekannte Wonder Woman Trailer, der letztes Jahr zur Gen Con veröffentlicht wurde. Ein paar andere Szenen drin. Ich glaube, Wonder Woman könnte der erste richtig gute DC-Film werden, wenn man mal jetzt den Nolan-Batmans außen vor lässt. Denn der Trailer sah sehr vielversprechend aus. Es sah nach guter Action aus, es sah nach gutem Humor aus, nach schönem Production-Design. Hat mich sehr, sehr angemacht. Der zweite Trailer, über den haben wir schon gesprochen, auch noch eine etwas andere Variante, nämlich nochmal Logan. Logan läuft ab 2. März im Kino und oh meine Güte, ich möchte diesen Film sehen. Ich glaube, das könnte der Abstand beste Marvel-Film aller Zeiten werden. Es sieht nach einem fantastischen Road-Movie mit Logan, mit Wolverine aus, der in die Tage gekommen ist, dessen Kräfte schwinden, dem alten Professor Xavier und neuen Mutanten und allem, was dazugehört. Ich glaube, das wird ganz großes Marvel-Road-Movie-Drama-Kino. Ja, sind wir uns alle einig, Tim. Wir können es kaum mehr warten. Ja. Entschuldigung. Und dann fing die Sneak an. Sneak macht immer vorher so einen kleinen Kurzfilm vorneweg. Der war so ganz nett, war sehr stimmungsvoll. Und dann sah ich, als der Film anfing, große, weite Landschaften. Und als der erste Name eingeblendet wurde, dachte ich schon, oh je, der erste Name eingeblendet wurde, war Dev Patel. Und es war mir klar, es wird Lion sein. Lion ist ein Film, based on a true story, wie es auch schon eingeblendet wird im Film. Ist oftmals für mich ein abtörende Worte. Es gibt ohne Frage viele Filme, die based on a true story sind, die auch tatsächlich auf einer wahren Geschichte beruhen, die auch gut sind, gut erzählt sind, gut geschauspielt sind, die mir Spaß gemacht haben. Lion ist ganz schlimme Oscar-Bait-Gefühls-Duselei-Kino. Es geht um Charu. Charu ist ein Junge aus Indien, der ist 5-6 Jahre alt, wird aufgrund von dramatischen Umständen von seinem Bruder getrennt, von dem Dorf, wo er sich irgendwie befindet, landet dann irgendwo in Kalkutta, 1600 Meilen entfernt von da, wo er ursprünglich herkommt. Keiner kann was mit dem Namen des Ortes, von dem er sagt, wo er herkommt, anfangen. Und er landet dann unter Umständen in einem Waisenhaus und wird dann dort von einer australischen Familie adoptiert. Landet dann in Australien. Seine neue Mutter, gespielt von Nicole Kidman, die ihre Sache echt gut macht. Das passiert in den Ende der 80er Jahre. 20 Jahre später kommt dann Dave Patel ins Spiel. Der Film ist ungefähr jetzt eine Stunde alt. Wir haben also knapp eine Stunde die ganze Vorgeschichte mitbekommen von ihm. Oh Gott. Und die Umstände, also durch gewisse Umstände wird er daran erinnert, wo er halt herkommt und also alles andere quasi ist verdrängte Kindheit und er macht sich dann irgendwie auf, herauszufinden, wo er eigentlich ursprünglich herkommt, wo seine Mutter und seine Geschwister gelebt haben und fährt dann immer nach Indien und wird dann dort Spoilers wieder vereint mit Teilen seiner Familie. Jetzt hast du es verraten. Ja. Die Academy wird diesen Film jetzt nicht mehr berücksichtigen. Ja, keine Ahnung. Keiner wird ihn sehen. Der Film ist, es sind tolle Bilder, ohne Frage. Es sind gute schauspielerische Leistungen. Zum Schluss im Abspann sieht man dann nochmal ein paar Bilder von dem echten Charu und seinen echten Adoptiveltern und seiner echten Mama und all sowas. Und es ist krass zu sehen, wie gut da gecastet wurde. Es war wohl auch so, dass Nicole Kidman von Anfang an wohl auch ziemlich früh feststand, dass sie eigentlich die Mutter spielen müsste, sozusagen, von Seiten des Regisseurs und alles gut gemacht. Aber es ist einfach schlimmstes irgendwie emotionalen Tränendrüsen, Klaviatur, Spielerei, Drama, Gedöns. So. Es ist auch so, wenn man sich vorlegt, wenn man nur diese Grundgeschichte nimmt, Junge wird von der Familie getrennt, wird adoptiert, landet ganz woanders und macht sich dann auf den Weg, seine Familie wiederzufinden. Wenn man eine Liste machen würde, was alles drin vorkommt, all das kann man abhaken. Es ist nun natürlich eine wahre Geschichte und all das ist tatsächlich so passiert, aber es ist ja trotzdem schon traurig, wenn das alles nach Schema F abläuft. Irgendwo. Und es ist klar, dass das Leute diesen Film lieben werden, weil das ist ja alles ach so dramatisch, alles so tragisch. Und ja, es gibt wie Millionen Kinder, die in Armut in Indien auf der Straße leben und das ist alles ganz, ganz furchtbar schlimm und es ist auch schön, dass man auf sie aufmerksam macht. Das Ganze als Dokumentation, wunderbar, gucke ich mir an, finde ich dann auch super. Und es gibt auch eine Dokumentation über diese Geschichte, weil der gute Charu hat halt mal all das in einer Autobiografie festgehalten. Und der Regisseur hat ursprünglich irgendwie so für eine Doku-Reihe, die irgendwie 60 Minutes heißt, darum halt eine Doku halt gedreht. Kann man alles machen. Als Dramafilm ist das für mich ganz schlimmes Oscar-Bait und ja. Da habe ich eine ketzerische Frage zu Nicole Kidman stellen. Ja, los, hau raus. Ich traue mich. Ja. Als ich sie das letzte Mal in Interviews gesehen habe, konnte sie ihr Gesicht nicht mehr bewegen. Wie ist das in dem Film? Weil da habe ich mich nämlich gefragt, die saß bei Fällen und so. Ja. Und ich dachte, au Backe, wir ahnen, du möchtest lachen. Es ist schon gleichzeitig beängstigend und faszinierend zu sehen, dass Nicole Kidman im Jahr 2017 immer noch so aussieht, wie sie auch im Jahre 1998 ausgesehen hat. Um es mal so auszudrücken. In gewisser Weise schon. Wenn man näher hinguckt, so dann... Hast du auch viel für bezahlt, dass sie annähernd so aussieht? Also ist es schon so, da man sieht schon mal lächeln, man sieht sie auch schon mehr weinen in den Filmen, kommt beides von vor. Das ist schon okay. Das ist gut, das wollte ich nur hören, wie gesagt, ich erschrak etwas, als ich sie das letzte Mal sah. Es war von ihnen ganz schön, sie mal eine Rolle zu sehen, wo sie eine in Anführungszeichen gute Person spielt. Sie spielt oftmals, ist so mein Eindruck, so eher so die bissigen Rollen. Und nicht in Australia. Ja. Da hat sie den Weg gefunden. Ja. Nein, aber man nimmt ihr alles ab, was da passiert. Es ist schauspielerisch, ist alles super, auch von den Bildern ist alles super. Aber genau diese Geschichte in dieser Form, alle schon mal gesehen. Man kann es straffer erzählen, wenn man wollte. Es sei denn, man möchte unbedingt eine Oscar-Nominierung haben, dann macht man das genauso, wie es Garth Davids gemacht hat. Und dann ist auch genauso ab. Okay. Lion. Vernichtend. Ja. Lion. Langsam sleep der Lion tonight, oder? Ja. Oh, wow. hat noch jemand irgendwas? Ich bin durch. Ja, dann war's das, oder? Die Schnapszahl auch. Folge 11 ist vorbei. Genau. Ich bedanke mich vielmals bei euch. Ich ebenfalls. Ein schöner, angenehmer Vierer, den wir hier geschoben haben. Das war bis gerade eben. War's angenehm. Entrüstung. gut. Dann mit viel Entrüstung hinaus in die Nacht. Vielen Dank fürs Zuhören an die drei, die es bis jetzt mitgemacht haben. Ja. Und dann bis zu Nummer 12, Freunde. Tschüssi. Tschüss. Tschüss. Tschüss.